Das Internetnetzwerk steht erneut in der Kritik. Diesmal geht es um die Speicherung von Informationen, die Nutzer auf ihrem Profil eingestellt haben. Das Unternehmen speichert diese über Jahre, auch wenn die Nutzer sie schon längst gelöscht haben. Das Internetnetzwerk sieht dabei keine rechtlichen Probleme. Datenschützer kritisieren diese Praxis aber. Das Internetnetzwerk zählt weltweit rund 800 Millionen Mitglieder. Oder Stasi oder Co. hat nie so umfangreiche Daten gehabt über einen ganz normalen Durchschnittsbürger. Nachrichten unter anderem über psychische Probleme von Freunden, über politische Einstellungen, eben alles, was er je mit seinen Freunden über Facebook ausgetauscht hat. Besonders bekannt, viele dieser Informationen hatte er längst gelöscht. Auch gelöschte Daten weiterhin auf. Nach Darstellung des Unternehmens stimmen die Nutzer diesem Vorgehen mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Die ich nicht gut heißen kann.